geschlossenen Billigmarkt, kind weg die Zeitung mit zerschlissenem Schuh. Aus seinem Blick ist Stolz verbannt, mit Schlaf nur etwas in der Hand. Die gestrige Zeitung sagt Neues nicht dazu. Und wie kannst du sagen, du wärst einsam und dass die Sonne dir nicht scheint? Komm und gib mir deine Hand, ich führe dich durch die Straßen Hamburgs. Ich zeig dir etwas, was dich vielleicht umstimmt. Sahst du dort das späte Mädchen wandern durch die Straßen Hamburgs? Schmutzig ist ihr Haar und die Kleidung zerlumpt. Sie hat keine Zeit zu reden, muss nur immer weitergehen. Mit sich hier heim in zwei Tüten bunt. Und wie kannst du sagen, du wärst einsam und dass die Sonne dir nicht scheint? Komm und gib mir deine Hand, ich führe dich durch die Straßen Hamburgs. Ich zeig dir etwas, was dich vielleicht umstimmt. In dem leeren Nachtcafé um Viertel nach 11 Uhr sitzt der alte Mann ganz für sich allein. Schaut dort auf die Welt über den Rand seines Teepots. Jeder Tee reicht eine Stunde, dann geht alleine heim. Und wie kannst du sagen, du wärst einsam und dass die Sonne dir nicht scheint? Komm und gib mir deine Hand, ich führe dich durch die Straßen Hamburgs. Ich zeig dir etwas, was dich vielleicht umstimmt. Sahst du dort den alten Knaben außen vor dem Seemannsheim? Erinnerung verblasst wie das Ordensband an seinem Revers. Und der kalte Winterregen ruft nach etwas Mitleid geben, wenn noch einen Vergessenen hält in einer Welt, die das nicht schert. Und wie kannst du sagen, du wärst einsam und dass die Sonne dir nicht scheint? Komm und gib mir deine Hand, ich führe dich durch die Straßen Hamburgs. Ich zeig dir etwas, was dich vielleicht umstimmt. Sahst du dort die Fluchtfamilie weinend sehr um ihren Jüngsten? Er hat's nicht geschafft, als ihr Schlauchboot sank. Ihren Augen ist nur Trauer, wir stehen jetzt vor Zaun und Mauer. Dort, wo sie herkommen, herrscht Krieg und Gewalt. Und wie kannst du sagen, sie sollen bleiben, dort, wo sie hergekommen sind? Geh und nimm sie an die Hand und führe sie durch unsere Straßen und du wirst sehen, dass Integrieren gelingt.